Im Forum der Wissenschaft bringen wir heute den Mitschnitt eines öffentlichen Vortrags von Professor Jürgen Drews. Auf Einladung des Verbandes Deutscher Biologen sprach der Mediziner und Arzneimittelforscher im Rahmen der sogenannten Bremer Treviranus Lecture, einer Vortragsreihe über das heutige Verständnis von und über die Biologie. Benannt ist diese Veranstaltungsreihe nach dem Bremer Arzt Gottfried Reinhold Treviranus, der mit seinen Schriften zu Beginn des 19. Jahrhunderts maßgeblich zur Herausbildung der modernen Biologie beitrug. Professor Drews gab seinem Vortrag den Titel »Wandel und Wiederkehr – Gedanken über Medizin und Arzneimittelforschung«. Sie können die vollständige Sendung auch auf den Wissenschaftsseiten im Internetangebot von Radio Bremen im Wortlaut sowie als Audiofile abrufen unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie dabei Radio Bremen bitte in einem Wort. Als wir das erste Mal in Kontakt traten, da wusste ich nicht sehr viel über Herrn Treviranus. Ich wusste eigentlich nur, dass von ihm das Wort Biologie stammt. Ich hatte ihn natürlich in der Zwischenzeit Gelegenheit, mich ein bisschen kundiger zu machen und etwas über diesen wichtigen Arzt und Naturforscher zu lernen. Und mich hat besonders an ihm und an seinem Leben gereizt, dass er eben beides war, dass er Arzt war, dass das sein Brotberuf war und gleichzeitig Biologe, dass ihm die Biologie sehr weitgehende und sehr durchaus seiner Zeit zugehörige, aber auch auf der Höhe der Zeit befindliche Konzepte verdankt. Und dann hat mich interessiert, dass er an dieser Doppelrolle auch gelitten hat, dass er nicht sehr gerne Arzt war oder von einem gewissen Punkt an nicht mehr sehr gern Arzt war. Diese Doppelrolle, die für viele wissenschaftlich tätige Ärzte unserer Zeit eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind, Biologe zu sein oder Molekularbiologe, würde man heute vielleicht sagen, und Arzt, kam für ihn eben nicht in Frage, weil die Medizin seiner Zeit ihm einfach zu fragmentarisch, zu handwerklich, utilitaristisch vorkam. Die Medizin, so klagte er einmal, stelle nur Erklärungen von Gesundheit und Krankheit auf, die nicht aus höheren Vordersätzen geschöpft und darum mangelhaft seien. Er vermisste in der Tat die Rückführbarkeit von Einzelfänomenen auf ein theoretisches System in der Medizin und ahnte, dass die Biologie dazu imstande sein müsse, dass die Biologie also imstande sein müsse, der Medizin diese Grundlage oder diesen Rahmen zu liefern. Er wusste wohl aber auch, dass die Medizin seinerzeit das nicht mehr hinbringen würde. Das folgende Zitat kennzeichnet seine Einstellung zur Medizin und auch zur Biologie und zeigt ein bisschen das Dilemma, in dem er sich befand. Der Zweck der Medizin ist die Erhaltung der Gesundheit und Heilung der Krankheiten. Ihre Theorie beruht also auf der Kenntnis des gesunden und kranken Körpers. Aber, so fährt er dann fort, um uns diese Kenntnis zu erwerben, müssen wir vorher wissen, was Gesundheit und was Krankheit ist. Beide Zustände nun sind verschiedene Modifikationen des Lebens. Um jene Frage zu beantworten, müssen wir also erst ausmachen, was Leben ist. Zunächst also, das ist die Quintessenz seiner Überlegungen, müsse die Biologie brauchbare Antworten auf Grundfragen nach der Struktur und Funktion der Lebewesen und der Natur als Ganzes liefern. Erst danach könne die Medizin, bei der es sich um den systematischen Versuch handelt, Krankheiten aus einer bestimmten Sicht heraus zu interpretieren und ihnen dann diagnostisch und therapeutisch zu Leibe zu rücken, zu bewerkstelligen. Erst dann könnte die Medizin ihren Auftrag erfüllen. In seinen biologischen Studien wies Treviranus wiederholt darauf hin, dass es nicht um in der Biologie nicht um eine enzyklopädische Anhäufung von Einzelbeobachtungen gehen könne, und in dieser Hinsicht war er ein sehr moderner Biologe, sondern dass Biologie die Auffindung einer ganz geringen Zahl aus einem obersten Grundsatz abgeleiteter und zu einem konsequenten Ganzen verbundener Sätze sein müssen. Dass derartige Sätze nicht allein auf spekulative Weise gefunden, sondern Experimente zu bestätigen seien, war für ihn bereits eine Selbstverständlichkeit. Ebenfalls ein Zitat, reine Erfahrungen ohne Hypothesen und Systeme sind Undinge, so gut wie Hypothesen und Systeme ohne Erfahrungen Undinge sind. Und dieser Satz enthält eigentlich schon die Essenz der naturwissenschaftlichen Methode, nämlich die Hypothesenbildung und die anschließende Verifizierung, oder Karl Popper würde insistieren, Falsifizierung der aufgestellten Hypothesen durch das Experiment. Die Spannung zwischen der Medizin des 18. Jahrhunderts und der Naturphilosophie, das war der Rahmen, in der sich die Biologie damals entwickelte, konnte zu Lebzeiten von Treviranus nicht mehr gelöst werden. Was fehlte, war die Möglichkeit, beobachtete Phänomene auf einfachere Grundmechanismen zurückzuführen, die dann im Rahmen einer geschlossenen und einigermaßen widerspruchsfreien Theorie erklärt werden konnten. Die Biologie war zu Beginn des 19. Jahrhunderts gerade im Begriff, eine auf morphologischen Kriterien beruhende, einheitliche Lehre aufzustellen. Von chemischen, von physiologischen oder gar von informationstechnischen Grundlagen, die uns heute beschäftigen, konnte noch keine Rede sein. Und dementsprechend aussichtslos war es für den Arzt Treviranus, die Phänomenologie von Krankheiten in irgendein einheitliches System einzubringen, sei es nun morphologisch, physiologisch, chemisch oder informationell. Es lohnt sich vielleicht hier daran zu erinnern, dass das erste derartige System gar nicht sehr viel später entwickelt wurde, nämlich zwischen 1854 und 1876, also nur wenige Jahrzehnte nach dem Tod des Treviranus. Es handelt sich um das Lebenswerk eines später Geborenen. Es handelt sich um die pathologische Anatomie Rudolf Virchows, die eigentliche Grundlage unserer modernen Krankheitslehre heute. Wir werden sehen, dass die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und unser zu Ende gehendes Jahrhundert mehrere solcher in sich konsistenter Systeme hervorgebracht hat, die es erlauben, komplexe Phänomene der lebenden Natur, also auch Krankheiten, zu erklären. Das Prinzip der Rückführung komplexer Erscheinungen auf einfachere, untereinander durch Gesetze verbundene Ursachen hat in unserem Jahrhundert Triumphe gefeiert, und wir haben mit dem Wort Reduktionismus sogar einen Terminus technicus dafür gefunden, der, so sagte man mir, auf Husse, auf den Philosophen Husserl zurückgeht. Ob der den allerdings im selben Zusammenhang verwendet hat, kann ich nicht sagen. Ich möchte Ihnen etwas erzählen über, ganz kurz berühren, den Wechsel, den Krankheit und Medizin im kulturellen Wandel erfahren hat und auch der Wandel, dem der Begriff und die Rolle des Arztes dabei unterlag. Menschliches Leben war immer von Krankheiten bedroht, und deswegen haben Krankheiten im Allgemeinen, im öffentlichen Bewusstsein immer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Sehr früh in der Entwicklung menschlicher Kultur fand diese Beachtung der Krankheit als etwas sehr Zentrales im menschlichen Leben ihren institutionellen Ausdruck in der Person des Arztes und in seinem Beruf der Medizin. Der Arzt hatte die Aufgabe, Abweichungen vom Befinden, also von der Befindlichkeit oder auch von Befunden, die man objektivieren kann, zu beurteilen und zu behandeln. Und dieser Berufskanon war ein fester Bestandteil aller oder fast aller Kulturen, von denen wir Kenntnis haben. Aus der Kultur- und Medizingeschichte kennen wir einige der Kriterien, nach denen Ärzte in früheren Kulturen Krankheiten behandelten oder Krankheiten deuteten. Wir wissen, dass die Ursachen solcher Krankheiten häufig in irgendeiner Störung einer göttlichen oder natürlichen, einer jedenfalls oberhalb der menschlichen Ebene liegenden Harmonie gesucht wurden. Wir finden allerdings hin und wieder auch Hinweise auf sehr konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel chirurgische Maßnahmen, Schädeltrepanationen oder die durchaus auch aus heutiger Sicht gezielt und rational anmutende Verwendung bestimmter Wirkstoffe, die dann später in unserem Jahrhundert oder sogar schon im 19. Jahrhundert aufgegriffen wurde, wie zum Beispiel die Verwendung von Chinin, die China-Rinde. Wie wirksam ärztliche Maßnahmen waren, wenn wir Wirksamkeit in den heutigen Kategorien definieren, nämlich als die Wiederherstellung eines gestörten Befindens oder die Korrektur eines pathologischen Befundes oder gar als Lebensverlängerung, das bleibt eine offene Frage. Vermutlich war das Wissen, das Wirken der Ärzte während des größeren Teils der Menschheits- und der Medizingeschichte im Sinne moderner Wirksamkeitskriterien recht erfolglos. Dass es dennoch beibehalten wurde und uns in einer schier endlosen Folge von Beschwörungen und Prophezeiungen und Heilversuchen, Auftritten immer wieder begegnet, verweist wohl auf ein kulturelles Bedürfnis, vielleicht sogar auf ein metaphysisches Bedürfnis, eher als auf einen konkreten Nutzen. Der konkrete Nutzen hat sich eigentlich erst in jüngerer Zeit eingestellt, während der letzten zwei Jahrhunderte. Sie erinnerten bereits an die Pockenimpfung, die sicher einen konkreten Nutzen hatten, das wissen wir. Und ganz besonders in diesem Jahrhundert, ob es sich dabei um Impfungen, um Medikamente, um diätetische oder chirurgische Maßnahmen handelt, der Nutzen ist heute zum großen Teil objektivierbar nach gewonnenen Lebensjahren und kann, wenn es sein muss, und viele Leute tun das berufshalber, qualitätsadjustiert auf Heller und Pfennig berechnet werden. Dabei ist die Zahl und das Ausmaß der Wiederherstellungen, seien sie am objektiven Befund oder an der standardisierten Messung des Befindens dokumentiert, maßgebend. Und wenn das Bedürfnis nach ärztlicher Zuwendung, nach Wiederherstellung von innerer und äußerer Ordnung, nach Harmonie also auch weiterhin besteht, es scheint gegenüber der Erzielung konkreter Ergebnisse wie Schmerzfreiheit, Verlängerung des Lebens, Wiederherstellung von Körperfunktionen an Bedeutung verloren zu haben. Der Arzt als Mittler zwischen göttlichem und natürlicher Harmonie und der Harmonie der Körperfunktionen hat sich in eine andere Person gewandelt. Er ist heute eher ein für Körperreparaturen zuständiger Mechaniker, ein Spezialist, dessen Arbeit nach Kosten und Nutzen beurteilt wird. Der Priester, der Mittler, der Medizinmann hat sich in einen für Reparaturen und Renovationen zuständigen Ingenieur verwandelt. Die Stellung des Arztes in der Gesellschaft reflektiert diesen Wandel. Wir müssen uns fragen, was diese Veränderung bewirkt hat. Welche Umstände haben eine im Wesentlichen unwirksame, aber hoch angesehene Tätigkeit zu einer weniger angesehenen, aber praktisch sehr nützlichen Unternehmung werden lassen? Nun, einige Worte zu Phänomenen und ihren Ursachen, zu dem Erfolg, den die moderne Medizin hatte, der darin beruhte, dass man eben diese vorhin schon erwähnten konsistenten, in sich geschlossenen Systeme erfand, mit denen man sich medizinischen Fragestellungen nähern konnte. Ich habe sie hier einmal in Anlehnung an Thomas Kuhn Paradigmen genannt. Und was Kuhn unter Paradigmen verstand, er war ja Physiker, war eigentlich etwas anderes oder etwas in gewisser Hinsicht anderes. Er meinte damit eine bestimmte Art Wissenschaft, bestimmte Arten oder bestimmte wissenschaftliche Überzeugungen, Grenzen, innerhalb derer man experimentierte, dachte und mit der man sich sozusagen der Welt oder an bestimmten Segmenten der Welt näherte. Es hatte also ein Paradigmen, hatten einen exemplarischen Charakter. Und Paradigmen waren nützlich, solange Befunde erhoben wurden, die innerhalb dieser Paradigmen, innerhalb dieser Lehrgebäude erklärbar sind. Und erst in dem Augenblick, wo die Erklärbarkeit nicht mehr vorhanden war, wo also Befunde eindeutig gegen ein Paradigma widersprachen, kam es dann zu Veränderungen und zu neuen, zum Aufstieg neuer Paradigmen. Man kann diesen Begriff auf die Medizin verwenden. Man kann zum Beispiel davon reden, dass wir in der Medizin den ersten Versuch, den menschlichen Körper systematisch zu verstehen, auch seine Krankheiten zu verstehen, darin bestand, dass man seine Form, vor allen Dingen auch die Formlage, Konsistenz seiner Organe beschrieb. Ich nannte ja vorhin schon die pathologische Anatomie von Rudolf Virchow. Und mit der Entwicklung neuer optischer Techniken, auch davon hat Virchow ja schon profitiert, wurde dieser morphologische Ansatz auf die Erfassung geweblicher, zellulärer und schließlich auch makromolekularer Strukturen erweitert. Und dabei gelang es, aus den morphologischen Analysen Schlüsse auf die Funktion zu ziehen und bestimmte regelhaft auftretende morphologische Veränderungen als die Substrate oder Signaturen von Krankheiten zu beschreiben. Und der Terminus der pathologischen Anatomie kennzeichnet diesen wissenschaftlichen Ansatz. Wir verdanken ihm eine bis heute gültige, umfassende Krankheitslehre. Ich möchte sogar sagen, die einzige bis heute gültige und umfassende Krankheitslehre. Wir können zwar, wie wir später sehen werden, aus chemischem und biochemischem Blickwinkel ebenfalls eine Krankheitslehre aufstellen. Wir können das und tun das und werden das in Zukunft noch vermehrt tun, auch im Rahmen der Molekularbiologie, sozusagen der biologischen Informatik tun. Und ich bin überzeugt, dass das zu der bisher umfassendsten Interpretation von Funktionen, von Struktur, auch von Krankheit und Gesundheit führen wird. Aber wir sind noch weit davon entfernt. Diese Betrachtungsweise hat uns auch die Erkenntnis vermittelt, dass ein Organismus auf beliebige, die morphologische Betrachtungsweise, auf beliebige unterschiedliche Umwelteinflüsse nicht in einer ebenso beliebigen Anzahl von morphologischen Mustern reagieren kann, sondern dass diese Reaktion morphologisch bestimmte, immer wiederkehrende Charaktere zeigen, die wir als Substrate von Krankheiten deuten. Die Morphologie hat der Vorstellung des englischen Arztes Thomas Sydenham, dass Krankheiten bestimmte Entitäten sind, und nicht beliebige, kombinierbare Abweichungen von funktionellen Normen eine unmittelbar einleuchtende Basis gegeben. Eine Grundlage übrigens, die im Begriff ist, von der Genomforschung bestätigt zu werden. Zum Beispiel die Zahl der genetisch voneinander unterscheidbaren Ursachen für den Bluthochdruck, verbunden auch noch mit einer großen Zahl von Umwelteinflüssen, ist viel größer als die Zahl der morphologischen und physiologischen Muster, in denen sich diese Krankheit manifestiert. Und das Gleiche gilt für andere Krankheiten, wie zum Beispiel für den Diabetes mellitus oder für die Osteoporose. Es hat also den Anschein, als ob die Vielfalt genetischer Veränderungen verbunden mit Umwelteinflüssen mit einer beschränkten Zahl von morphologischen und funktionellen Mustern beantwortet wird, die wir als Krankheiten bezeichnen oder Krankheitsbilder. Und es kann kaum bezweifelt werden, dass es sich bei diesem morphologischen Ansatz um zur Erklärung der Körperstruktur und der körperlichen Funktionen und ihrer Abweichungen um ein reduktionistisches Vorgehen handelt. Man erklärt komplexe Phänomene wie Gestalt und Funktion eines Körpers dadurch, dass man sie auf ihre Bestandteile zurückführt. Ich möchte den Begriff des Reduktionismus eigentlich als Rückführung verstanden wissen, nicht als den etwas negativen Begriff des Reduzierens auf etwas, was weniger ist, sondern eine Rückführung auf andere Bestandteile, die man leichter aus ihrer Umgebung lösen und studieren kann. Wenn man zum Beispiel versucht, für die Morphologie diesen Ansatz, den ich eben geschildert habe, in einigen Thesen festzuhalten, könnte man sagen, erstens, alles Leben ist an Strukturen gebunden, also an Zellen, Organe, Organismen. Zweitens, zwischen der Form von Organen und Organismen und ihrer Funktion bestehen erkennbare Zusammenhänge, Physiologie. Drittens, Krankheiten sind als strukturelle Veränderungen erkennbar und deutbar, die pathologisch-anatomische Diagnose, von der wir heute alle noch abhängen. Wer heute sich einer und Operation unterzieht, bei der es um die Entfernung eines möglicherweise malignen Tumors oder malignen Gewebes geht, der wird davon profitieren, dass ein Pathologe im Schnellschnitt das Gewebe anschaut und es entweder als benigne, als gutartig oder als bösartig klassifiziert. Und die Kriterien dieser Gutartigkeit und Bösartigkeit sind weitgehend, wenn nicht ausschließlich morphologisch. Sie stammen aus der pathologischen Anatomie Virchows und sie haben eine ganz aktuelle Bedeutung heute wie vor 100 Jahren oder wie vor 150 Jahren. Die kausale Deutung viertens von Zusammenhängen zwischen Struktur und Funktion liefert Ansätze für therapeutisches Vorgehen. Denken wir an die Chirurgie. Das gleiche Prinzip der Reduktion, der Rückführung von Lebensvorgängen auf einen einheitlichen Zusammenhang, auf eine einheitliche Kategorie von interpretierbaren und untereinander logisch und theoretisch verbundener Phänomene oder Mechanismen wurde auch in der Chemie oder im Bereich der Chemie angewandt. Wir können auch von einem chemischen Paradigma in der Medizin sprechen, das besonders in diesem Jahrhundert seine Erfolge feierte. Wir können Lebensvorgänge als chemische Reaktionsabläufe verstehen. Wir können krankhaft gestörte Funktionsabläufe definieren. Wir kennen chemische Messgrößen, die sehr eindeutige Hinweise auf Krankheiten oder auf Organfunktionsstörungen geben. Wir haben heute eine klinische Chemie, die in der Lage ist, aus der Sicht und mit der Methodik der modernen Chemie und Biochemie die Diagnostik des Arztes weitgehend zu unterstützen, manchmal sogar, und das wird von vielen beklagt, zu ersetzen. Und wir haben natürlich mit der Arzneimitteltherapie eine enorm wirksame, vielleicht die bisher wirksamste Form der Therapie gefunden, die ebenfalls aus einer chemischen Sicht und aus einer chemischen Interpretation von Krankheit, von Körperfunktion stammt. Sie sehen also, dass wir auch aus der Chemie heraus imstande waren, der Medizin zu Leibe zu rücken, mit einer bestimmten Ausrüstung, mit einer bestimmten Anzahl an untereinander verbundenen Sätzen. Das sind die Sätze, von denen Trivianus gesprochen hat, die er forderte oder die er vermisste zu seiner Zeit. Und heute erleben wir in der Genetik und in den Genomwissenschaften den Aufstieg eines weiteren Paradigmas in der Medizin, das sich anschickt, unsere Vorstellung über Krankheit, deren genetische Ursachen, aber auch den Einfluss der Umwelt wiederum auf eine neue Weise zu definieren. Und hier soll noch hinzugefügt werden, dass diese paradigmatischen Ansätze zum Verständnis von Leben, von Funktion, von Struktur, von Krankheit, von Gesundheit sich aneinander nicht ausschließen, sondern eher ergänzen. Insofern sind sie unterschiedlich oder unterschieden von den etwas radikaleren Vorstellungen, die Thomas Kuhn über die Rolle von wissenschaftlichen Paradigmen im Bereich der Physik hatte. In den Kategorien eines Paradigmas, das den Informationsbegriff in den Mittelpunkt stellt, entstehen Gestalten und Funktionen in der lebenden Natur durch die Umsetzung, die Kopie und die Weitergabe von genetischer Information. Dabei ist zu beachten, dass die Information, von der wir sprechen, nicht nur eine Bau- oder Funktionsanweisung ist, das ist sie, aber sie ist noch mehr, sie ist auch eine Entwicklungsstrategie oder sie enthält eine Entwicklungsstrategie, in der genau festgelegt wird, in welcher Reihenfolge und in welcher Zeit Strukturen und Funktionen neu entstehen und wieder vergehen. Genetische Information enthält also auch die Bedingungen für ihre eigene Entstehung und Veränderung. Seit langem kennen wir die Zusammenhänge zwischen der Veränderung einzelner Gene und bestimmter krankhafter Phänotypen. Denken wir an die Hämoglobinopathien, zum Beispiel an die Sichelzellanämie oder andere Blutkrankheiten, die mit einer Veränderung, einer sogenannten Mutation oder mit Mutationen im Globin einhergehen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die besondere Form der angeborenen Immunschwäche. Diese Krankheit beruht auf einer Mutation eines Enzyms, der Adenosin-Desaminase, des Adenosin-Desaminase-Gens, das dann zu Störungen in der Purinsynthese führt und davon abhängig zu funktionsausfüllenden Bereich der Lymphozyten, also der Zellen, die für unsere Körperabwehr gegen Noxen von außen, Bakterien, Viren verantwortlich sind. Es gibt etwa 6000 solcher Krankheiten, solcher monogenischer Krankheiten, bei denen wir eindeutig sagen können, bestimmte genetische Störung, eine Mutation, eine Deletion oder eine regulatorische Abweichung, die verhindert, dass ein Gen richtig gelesen wird, und einen bestimmten Krankheitsphänotyp. Diese Krankheiten sind allesamt oder die meisten dieser Krankheiten sind selten. Epidemiologisch weitaus wichtiger und für uns in unserer industrialisierten Welt interessanter sind Krankheiten wie Arteriosklerose, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Osteoporose, Krebs, Asthma, Schizophrenie, ich denke jetzt auch an andere psychische Krankheiten, endogene Depression und viele andere. An der Entstehung dieser Krankheiten wirken Veränderungen in vielen Genen mit. Das sind also keine monogenischen Krankheiten, sondern multigenische oder, wie die Genetiker auch gern sagen, multifaktorielle Krankheiten. Und die Genomforschung, das heißt der Versuch, nicht nur einzelne Gene, sondern ganze Genome zu verstehen, das heißt zu lesen und ihre funktionalen und strukturellen Zusammenhänge zu verstehen, sollte uns schließlich in die Lage versetzen, solche Krankheiten oder die Disposition für solche Krankheiten zu erfassen. Das heißt, einem Patienten oder einem Individuum frühzeitig in seinem Leben zu sagen, welches seine Hauptrisiken sind, mit denen er rechnen muss oder rechnen sollte und auf die er auch antworten kann, wenn ihm daran gelegen ist, durch eine bestimmte Lebensführung, durch eine bestimmte Ernährung, durch Wahl bestimmter Berufe, Vermeidung anderer Berufe. Ich denke, dass es da viele Möglichkeiten gibt, präventive Medizin zu betreiben, die Dispositionen und Risikoprofile, die wir alle haben, zur Basis nimmt und davon ausgeht. Es könnte sich auch auf dieser Basis eine Therapie entwickeln, um chemische Stoffe zum Beispiel, also um Medikamente im durchaus herkömmlichen Sinn, oder auch um intakte Gene, die in bestimmten Organen und Zellen, die dort eingebracht werden und die dann die Funktion defekter Gene übernehmen. Das wäre das Thema der Gentherapie, auf das ich heute nicht sehr eingehen will. Denn die Gentherapie ist zwar vielleicht die konsequenteste Weiterführung eines bioinformatischen Paradigmas in der Medizin, aber sie ist eben auch noch keine Technologie oder noch keine therapeutische Methode, die wie die Arzneimitteltherapie oder wie andere Formen der Therapie breit eingesetzt werden kann. Es fehlen noch zu viele Voraussetzungen. Die Erfolge sind bisher anekdotisch. Es gibt noch keine einzige große zusammenhängende Studie, mit der ein gentherapeutisches Verfahren als wirksam klassifiziert wird. Wenn wir versuchen, zu den Sätzen des vorhin erwähnten morphologischen Paradigmas jetzt einmal ein Paradigma oder die Sätze eines informationellen Paradigmas in der Medizin aufzustellen, könnten wir vielleicht sagen, dass alle lebendigen Strukturen, ihre Funktionen und ihre Entwicklung Manifestationen eines in den Nukleinsäuren aufgelegten oder eines aufgezeichneten Programmes ist. Zweitens, Krankheiten könnten dann als das Resultat von Informationsdefiziten, von überflüssiger oder fehlerhafter Information bestehen, wobei immer zu berücksichtigen ist, dass Krankheit zustande kommt aus der Begegnung eines bestimmten Genoms mit einer bestimmten Umwelt. Es handelt sich immer um eine Inkompatibilität zwischen Disposition, zwischen Veranlagung und Umwelt. Aber wenn die Umwelt innerhalb bestimmter Grenzen nicht veränderbar ist, dann bedeuten bestimmte genetische Veränderungen fast zwangsläufig Krankheit. Drittens, es bestehen diagnostisch relevante Beziehungen zwischen dem Informationsgehalt von Zellen, Organen und Krankheiten. Und viertens, Krankheiten können durch den Ersatz fehlender genetischer Information oder durch die Korrektur von Fehlern geheilt werden. Das wäre dann Gentherapie. Ich will Ihnen aber auch später zeigen, dass man sich hier medikamentöse Strategien vorstellen kann. Was ist nun, wenn wir uns das nochmal rekapitulieren, dieses morphologische Paradigma, das chemische Paradigma, ein informationelles oder kybernetisches Paradigma, was ist daran überhaupt bemerkenswert an einem solchen Ansatz oder an diesen verschiedenen Ansätzen, die sich auch zeitlich und in den Köpfen verschiedener Leute, verschiedener Wissenschaftler immer wieder überlagert haben? Ich glaube, dass erstens, dass diese Ansätze dazu beigetragen haben oder maßgeblich daran beteiligt waren, dass die Medizin so erfolgreich war, wie sie es in der Tat gewesen ist in diesem Jahrhundert und dass man diesen Erfolg auch messen kann, dokumentieren kann. Und Das wiederum führt mich zu der Aussage, dass wissenschaftliche Theorien in der Medizin, dass dieses alles wissenschaftliche Theorien mit reduktionistischem Charakter sind und dass sie alle Beispiele dafür sind, dass eine dem spontanen und intuitiven Verständnis nicht zugängliche Komplexität aufgehoben wird, indem man sie zunächst nur in Teilaspekten studiert. Wir nähern uns der komplexen Wirklichkeit mit Fragen, die das Begriffspaar Struktur und Funktion als dialektische Konstante enthalten, aber es handelt sich immer um Teilaspekte von Struktur und Funktion, nach denen gefragt wird. Und die Fragen werden im Rahmen eines bestimmten Zusammenhangs gestellt, eben um die Funktion und Form, den Aufbau von Organen, von Geweben, dann um die Struktur und Funktion von chemischen Entitäten oder eben um das Programm, sozusagen um die Struktur und Funktion von Information selbst. Wenn wir nun fragen, ob wir auf dieser Basis das Leben, das, was Treviranus so beschäftigt hat oder was auch andere Biologen beschäftigt hat nach ihm, denken wir an Max Delbrück, ob wir auf dieser Basis das Leben erklären können, den eigentlichen Gegenstand der Biologie, dann müssen wir, und wenn wir diesem Wort Leben noch das Suffix menschlich hinzusetzen, ist es ja auch der Gegenstand der Medizin, dann müssen wir sagen, nein, das können wir sicher nicht. Wir müssen diese Verständnisversuche eigentlich immer nur als Annäherungen verstehen. Aber je mehr solche Annäherungen und je komplementärer diese Annäherungen, desto besser wird unser Gesamtverständnis. Und ich würde hier ganz dezidiert sagen, dass viel weniger als aus der Sicht eines solchen reduktionistischen Ansatzes primäre ganzheitliche Ansätze Erfolg hatten. Sie hatten zumindest dann keinen Erfolg, wenn der Synthese nicht der Versuch zu einer sauberen und sorgfältigen Analyse vorausgegangen ist. Ich würde zweitens sagen, dass alle drei genannten Paradigmen Teilaspekte des Lebendigen behandeln, Gestalt, stoffliche Eigenschaften, Information. Und die gewonnenen Einsichten haben uns brauchbare Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Morphologie, Physiologie, Chemie und Genetik haben uns ein Verständnis von Krankheit vermittelt, das uns wiederum auf dem Umweg über Therapie und Diagnose Handlungsmöglichkeiten gegeben hat. Und damit ist etwas sehr Wichtiges passiert. Wir haben uns messbare Überlebensvorteile verschafft. Und das heißt, dass der reduktionistische Ansatz in der Biologie und in der Medizin die härteste Prüfung bestanden hat, die es überhaupt geben kann. Er hat sich in der Wirklichkeit des Lebens bewährt. Und damit ist er den erfolgreichen Entwürfen der Natur vergleichbar, den Lebewesen, die sich unter wechselnden Umwelt- und Selektionsbedingungen behauptet und vermehrt haben. Drittens, die aus der Morphologie, der Chemie, der Genetik und anderen Ansätzen gewonnenen Daten vermitteln immer nur Teilkenntnisse von der biologischen Welt, vom Leben. Sie lassen aber den Weg zurück zur Synthese der nun besser verstandenen Teile offen. Steht uns da eigentlich nichts im Wege. Es stehen uns da weniger prinzipielle Gründe im Wege, also weniger konzeptuelle Hindernisse als einfach technische Schwierigkeiten. Theoretisch ist es durchaus möglich, morphologische, physiologische, chemische oder genetische Daten zu einem Ganzen zu vereinen, zu einer gesamthaften Sicht, um bestimmte Lebensvorgänge gesamthafter besser zu verstehen. Aber in diesem Gesamtbild, in diesem System, müssen dann alle Einzeldaten, alle bekannten Interaktionen zwischen Molekülen, alle morphologischen, mechanischen Daten eingehen, die wir erhoben haben. In Teilaspekten sind solche Integrationen gelungen. Denken wir an zusammenfassende Darstellungen des intermediären Stoffwechsels oder an die Schilderung physiologischer oder pathophysiologischer Zusammenhänge oder auch an Virusvermehrung zum Beispiel, weil wir es hier mit sehr, sehr einfachen Organismen zu tun haben, die auf die Mechanik bzw. auf die Voraussetzungen von komplexen Zellen angewiesen sind. Aber die zusammenfassende Beschreibung eines ganzen Lebewesens, selbst eines primitiven Lebewesens wie eines E. coli, stößt vorerst noch auf technische Schwierigkeiten. Und Computersysteme, die imstande wären, die Entwicklung und das Verhalten solcher Lebewesen und zumal von höher organisierten Organismen zuverlässig zu simulieren und vorauszusagen, gibt es noch nicht. Aber es scheint mir prinzipiell nicht unmöglich zu sein, solche Systeme eines Tages zu entwickeln oder zur Verfügung zu haben. Das heißt mit anderen Worten, dass wir die aus den reduktionistischen Ansätzen gewonnenen Einzeldaten in immer zuverlässigere Annäherungen an komplexe lebende Systeme integrieren können. Die Biologie und besonders auch die Medizin ist ja den Weg vom komplexen Phänomen zu den Einzelheiten und wieder zurück zum besseren Verständnis komplexer Phänomene schon oft gegangen. Wenn wir zum Beispiel, nehmen wir ein medizinisches Beispiel, einen Verschlussikterus haben, das ist also eine Gelbsucht, die durch den mechanischen Verschluss von Gallengängen entsteht, zum Beispiel von Gallenkonkrementen. Wenn wir die mikromorphologischen Folgen der Druckerhöhung in den Gallekapillaren studieren und dann wissen, dass durch diese Defekte und durch diese erweiterten Kapillarwände Gallenbestandteile ins Blut übertreten, wenn wir aus den biochemischen Eigenschaften von Gallenbestandteilen dann auch quasi pharmakologisch oder toxikologisch die Symptome verstehen können, die ein solches Syndrom verständlich machen, dann tun wir genau das. Wir gehen von einem komplexen Phänotyp aus, nämlich von einem Verschlussikterus. Wir gehen zu den einzelnen biochemischen, morphologischen, physiologischen, pathophysiologischen Mechanismen und gehen wieder zurück zum Gesamtbild, das wir nun besser verstehen. Und ich denke, dass jetzt die Informationstechnik, also die Computerwissenschaften, hier ganz leisten werden. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ohne diese Technologie die Biotechnologie oder die Biologie im nächsten Jahrhundert ziemlich hilflos wären und auf die Stelle treten würden. Nun, man sollte, nachdem ich also hier eine Lanze gebrochen habe für reduktionistische Ansätze in der Medizin, auch die Kritik am Reduktionismus in der Biologie und in der Medizin erwähnen. Ich will es nur an einem Beispiel tun, am Beispiel der Genomforschung. Und ich will hier eine bestimmte Arbeit zitieren, die sich mit dem 1989 ins Leben gerufenen Human Genome Project auseinandersetzt. Dieses Projekt, das von Jim Watson und seinen Kollegen ins Leben gerufen wurde und dann internationale Mitarbeit fand in fast allen wichtigen Ländern, hatte sich ja zum Ziel gesetzt, das gesamte menschliche Genom zu entschlüsseln, zunächst einmal zu lesen und so weit wie möglich zu interpretieren und auf dieser Informationsbasis dann weitere Fragen zu stellen. Und dieses Verfahren ist natürlich auch auf andere Organismen angewendet worden, auf Bakterien, auf Hefen. Wir haben heute die Gesamtgenome, die Gesamtniederschrift bestimmter pathogener Bakterien. Wir haben das gesamte Genom von Hefen. Wir kennen den Text, wenn Sie so wollen, der das Leben einer Hefezelle beschreibt. Wir verstehen ihn nicht überall, längst nicht überall, aber wir haben ihn. Und das Gleiche gilt für Bakterien. Nun, die Kritik, die damals in einer 1992 erschienenen Arbeit in Perspectives in Biology and Medicine richtete sich zunächst auf folgende Mängel. Ich will jetzt nur die Hauptpunkte erwähnen. Einmal wurde bemängelt, dass die Kenntnis der Genome uns nicht helfen würde, die Faltung der Proteine zu verstehen. Man könne die Konfiguration von Proteinen nicht aus der Primärsequenz der Aminosäuren herleiten. Die Nukleotidsequenz der Gene sei demzufolge also relativ begrenztem Nutzen. Damit sei aber auch der Weg zu komplizierteren Lebensvorgängen allein aus der Nukleotidabfolge in der DNA nicht nachvollziehbar. Zweitens sei es irrig, von der Existenz eines typischen menschlichen Genoms auszugehen. Es gäbe so viele Genome, wie es Menschen gibt, und ein typisches oder ein Idealgenom zu definieren sei nicht möglich. Das dritte kritische Argument lautete, die Kenntnis der Struktur aller Gene würde noch nicht ausreichen, um die Regulation der Genaktivität, das An- und Abschalten der Gene zu bestimmten Zeiten und in einer bestimmten Sequenz als Antwort auch auf bestimmte Umwelteinflüsse zu ermöglichen. Und wir wollen es hier mit diesen wenigen Einwänden bewenden lassen und sie einfach einzeln mal auf ihre Stichhaltigkeit ansehen. Zum ersten Einwand. In der Evolution kann ja die Struktur der Proteine und aller übrigen biologischen Strukturen, die sich aus den Proteinen herleiten, nur über die Nukleinsäuren, also nur über Genome, erfolgt sein. Selektiert werden Gene. Und wenn wir die Gesetze der Proteinfaltung noch nicht verstanden haben oder wenn sie noch nicht verstanden sind, dann muss es dennoch Wege geben, über genetische Veränderungen zu stabilen und selektionsfähigen Strukturen zu gelangen. Ohne diesen Zusammenhang hätte keine Selektion, auch keine Evolution stattfinden können. Es erscheint also auch nicht logisch, die Aufklärung eines primären Zusammenhanges, den Zusammenhang zwischen Nukleotidsequenz und Aminosäuresequenz, mit dem Hinweis abzulehnen, dass andere sekundäre, also von dem primären Zusammenhang abhängige Mechanismen noch nicht geklärt seien. Zum zweiten Punkt, natürlich gibt es kein allgemein verbindliches Genom, weder für die Menschen noch für andere Lebewesen. Natürlich gibt es Polymorphismen, wir kennen heute viele, sowohl in den kodierenden Abschnitten der DNA als auch in den nicht kodierenden Teilen. Aber das Genomprojekt will ja gerade herausfinden, welcher Grad von Konstanz auf der Genomebene nötig ist, damit eine Spezies als Spezies erhalten bleibt und welcher Grad von Variabilität innerhalb dieses Rahmens zulässig ist und evolutionär Konsequenzen hat. Und zum dritten Punkt, Proteine, also auch die der Regulation dienenden Proteine wie Transkriptionsfaktoren, werden von Genen kodiert. Niemand behauptet, dass die Kenntnis aller Sequenzen, aller regulatorischen Probleme sofort und mit einem Schlage lösen könnte. Man wird jedoch aufgrund der dann erkennbaren Zusammenhänge Fragen stellen können, Probleme untersuchen können, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Das heißt, wir müssen uns eine Informationsbasis erarbeiten, von der aus wir eine neue Art von Forschung betreiben können. Der Kritik in dieser besonderen Arbeit und auch in vielen ähnlichen Arbeiten schloss sich dann der Hinweis an, dass man viel besser beraten sei, den komplexen Zusammenhängen in die individuellen Studien beschreibend nachzugehen, anstatt von der Sequenzierung des menschlichen Genoms oder anderer Genome grundlegende Aufschlüsse über die Natur des Lebens, seine Evolution oder über biologische Regulation zu erwarten. Nun, wir sollten uns erinnern, dass die Entschlüsselung der DNA-Doppelhelix, die mit einem Schlage zeigte, wie genetische Information gespeichert werden kann und wie sie weitergegeben werden kann, nicht nur Erleichterung und Faszination und Entzücken hervorrief, sondern auch Enttäuschung. Und wer das einmal nachlesen will, dem sei Max Selbrücks Buch oder seine Arbeit Licht und Leben empfohlen, in der er sehr eindrucksvoll schildert, wie viele Biologen und Mediziner an die Komplexität des Lebens geglaubt hatten, die damals alle noch von einer sehr komplexen Zusammenhängen überzeugt waren, so überwältigt waren von der Einfachheit dieser Struktur, dass sie direkt enttäuscht waren über die Eleganz und Einfachheit dieser Lösung. Selbst bei Wissenschaftlern sind diese Vorbehalte gegen reduktionistische Forschungsansätze durchaus vorhanden. Bei Laien sind sie vielleicht noch stärker ausgeprägt und wahrscheinlich auch verständlicher. Wer die Natur als Schöpfung eines persönlichen Gottes oder auch nur als eine letztlich unbegreifliche und aus nicht zugänglichen Quellen ein gespeistes Phänomen empfindet, der hat zunächst sicher Schwierigkeiten damit, sich dieser Schöpfung mit sehr einfachen mechanistischen Erklärungsmodellen zu nähern. Und jedes Modell von der Natur, das es erlaubt, diese Natur konsequent nach ihren Eigenschaften zu befragen, muss Vereinfachungen enthalten, notgedrungen. Aber es wird von bestimmten Kreisen der Bevölkerung, werden solche Vereinfachungen als Anmaßung empfunden und zurückgewiesen. Die unbestreitbaren und zum Teil eben fast verblüffenden Erfolge der modernen Medizin, von der Herstellung rekombinanter Wirkstoffe bis zu Organtransplantationen oder auch die noch in den Anfängen steckende Gentherapie, auch die Möglichkeiten, Kulturpflanzen mit besseren Eigenschaften zu züchten, alle diese Dinge, die letztlich auch eine Biologie in die Verbesserung der Lebensbedingungen hineintragen, werden aus einer solchen fundamentalistischen Sicht zurückschritten. Die Angst vor zu weitgehenden Eingriffen und zu raschen Veränderungen ist nichts Neues. Wir kennen sie aus den Vermessenheitsmythen der Antike. Die haben uns ein Bild davon gegeben, was mit denen geschieht, die göttliche Gebote übertraten und die Grenzen nicht einhielten. Das geht von Prometheus und babylonischen Sprachverwirrungen, Ikarus, bis in unsere Zeit, bis auch zur blinden Ablehnung, also dieser Haltung der Gentechnik und der Verweigerung der Zulassung für biotechnologische Anlagen. Ich habe jetzt vor kurzem ein interessantes Erlebnis gehabt, das mich an diesen Zusammenhang wieder erinnert hat. Im letzten Jahr hatte Europa Bio seine erste biotechnologische Jahrestagung. Und dabei ist dann Greenpeace und sind andere Umweltorganisationen oder andere Gentechnik-Kritiker aufgetreten, junge Leute mit Flugblättern und viel Krach und Lärm, aber an sich ziemlich gutartig, die uns Flugblätter gaben und die eigentlich so das ganze übliche Argumentarium enthielten, das man aus der Diskussion um Gentechnik schon seit 20 Jahren kennt. Da war also überhaupt nichts Neues und insofern brauche ich das jetzt auch hier nicht zu repetieren. Aber eins war interessant, es war auch ein Flugblatt dabei, das unter Zitierung angeblicher wissenschaftlicher Quellen behauptete, dass das Leben so reich und komplex sei, dass es unmöglich von einem Kettenmolekül wie DNA ausgehen könne. Und die DNA hätte mit dem Leben an sich nichts zu tun. Im Weiteren wurde dann ausgeführt, dass Leben eben viel zu komplex sei, um von einem solchen Molekül seinen Ausgang zu nehmen. Also müsse auch diese ganze Geschichte mit der DNA übertrieben sein, eine viel zu einseitige und verzerrte Sicht und geradezu groteske Sicht von Biologie vermitteln. Also wir sehen hier eine Art von Abwehr, die sich vor Vereinfachungen fürchtet. Und ich finde, diese Abwehr weist auf ein Paradox hin, was mir immer wieder begegnet ist und vielleicht auch Ihnen. Nur wenige Wissenschaftler, Biologen oder auch naturwissenschaftlich orientierte Mediziner, die sich ständig reduktionistischer Methoden bedienen, um etwas zu verstehen, um neue Informationen zu sammeln über die Welt, über die Natur, über den Menschen, kommen überhaupt auf den Gedanken, dass dieses Wissen und das darauf beruhende Können jemals so umfassend sein könnte, dass wir über die Gegenstände unserer Bemühungen erschöpfend Auskunft geben können. Wir kommen immer weiter, aber jede Antwort führt auch zu neuen Fragen. Und mit jeder Vergrößerung bekannter Wissensgebiete scheint auch die Terra Incognita zu wachsen. Es ist ein nie endendes Spiel. Die für uns wahrnehmbaren Wirklichkeiten sind nicht auszuschöpfen und wir nehmen auch längst nicht alles wahr. Die naturwissenschaftliche Methode von Deduktion und Reduktion scheint denen, die sich ihrer bedienen, eher Bescheidenheit einzuflößen. Bei denen, die sich ihrer nicht bedienen, die sich nicht fragend und erkennend durch die Welt bewegen, scheint sie die Befürchtung auszulösen, dass die Geheimnisse der Welt zu schnell und zu radikal entschlüsselt werden könnten und dass sie sich entgegen ihren eigenen Wünschen und Erwartungen als trivial erweisen könnten. Der Einwand gegen die wissenschaftliche Methode der Reduktion, also der Rückführung komplexer auf beispielhaft einfachere Vorgänge, entspricht einem Mangel an Vertrauen. Hier liegt das Paradoxon und dieser Mangel an Vertrauen imponiert uns auch oder beeindruckt uns manchmal als Voreingenommenheit und Unbeweglichkeit. Ich würde behaupten, dass diese Eigenschaften, diese Voreingenommenheit, diese Unbeweglichkeit, auch verbunden oft mit einer gewissen Arroganz, in der Entwicklung der Biologie in Deutschland und in einigen benachbarten Ländern eine sehr unheilvolle Rolle gespielt haben. Die Umsetzung der modernen Biologie hinkt in unserem Land und hinkt in Zentraleuropa gute 10 Jahre hinter dem Weltstandard, der vorwiegend von den Vereinigten Staaten repräsentiert wird, hinterher. Die Biotechnologie hat hier noch keinen Fuß fassen können. Es gibt keine biotechnologische Industrie wie in den Vereinigten Staaten, die immerhin 110.000 Menschen beschäftigt, die Einnahmen erwirtschaftet von weit mehr als 12 Milliarden Dollar. Das sind keine Riesensummen, aber es ist immerhin eine ganz ansehnliche Summe. Und die immer wieder neue Möglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen scheint, die auch Zukunftsperspektiven eröffnen, sowohl für die Medizin, für die Landwirtschaft und für viele andere Gebiete. Nun, damit ist aber das Thema nicht erschöpft und ich möchte noch einmal zurückkehren zum Genom und vor allen Dingen auch an die oft übertriebenen Erwartungen, die mit der Aufklärung der Struktur oder mit dem Versuch, die Struktur und die Funktion von Genomen zu verstehen, geknüpft werden. Sie sind häufig unrealistisch. Wenn wir den Bauplan eines Hauses haben, also ich nehme das jetzt als Analogie für ein Genom, dann sind wir eben im Besitz eines Planes, aber wir haben noch kein Haus. Und ähnlich, nur sehr viel komplizierter verhält es sich mit der Kenntnis eines oder aller Genome. Selbst wenn wir alle DNA-Sequenzen hätten oder kennten, besäßen wir nur Pläne für ein einzelnes Wesen oder für viele oder meinetwegen auch für alle. Wir könnten Teile dieser Pläne lesen und verstehen, aber andere wesentliche Teile nicht. Und wir müssten noch sehr viel Mühe aufwenden und sehr viel und manchmal vielleicht sogar die Mühe von Generationen, um diese Diskrepanz zwischen den Bauplänen und der phänomenologischen Vielfalt, die uns begegnet, zu verstehen. Ich möchte hier noch ein etwas stärkeres Bild verwenden, dass wir die Genome oder die Sprache des Genoms, die DNA letztlich oder den genetischen Code, wirklich einmal als Sprache auffassen und sagen, dass wenn wir ein Genom entschlüsseln oder wenn wir Genome entschlüsseln und wenn wir sozusagen die Information für die Herstellung eines Proteines als ein Wort bezeichneten, dann hätten wir eine Enzyklopädie, dann hätten wir ein Lexikon. Aber mit dem Lexikon haben wir die Sprache noch nicht. Wir haben zwar die Bausteine der Sprache, aber noch nicht die Syntax, nicht die Grammatik, nicht den idiomatischen Sprachgebrauch, der nur einen bestimmten Kreis von Sprachen zu einem Sprachraum gehörigen zugänglich ist. Das heißt, es werden riesige Anstrengungen nötig sein, um daraus etwas funktional Verständliches und in weiten Bereichen Anwendbares zu machen. Die Komplexität der Interaktionen zwischen Makromolekülen, die wiederum nicht ganz eindeutigen Konsequenzen, die derartige Interaktionen für die Form und das Zusammenwirken von Zellen, Geweben und von Organen haben, das Studium der einerseits nicht zwingenden, andererseits aber auch keineswegs beliebigen Möglichkeiten, die ein Gen oder ein ganzes Genom für die Gestaltung und die Funktion eines Organismus offen lassen, wird ohne die Hilfe der Computerwissenschaften und ohne die Existenz leistungsfähiger, ja sogar intelligenter, das heißt lernfähiger Systeme kaum möglich sein. Lassen Sie mich zum Schluss hier noch ein Beispiel aus der Arzneimittelforschung erläutern, was noch einmal zu diesen multifaktoriellen Krankheiten zurückkehrt. Nehmen wir einen Hochdruck, nehmen wir einen Diabetes. Es gab in den 20er Jahren einen englischen Genetiker, der versucht hat, eine mathematische Lösung dafür zu finden, in Inzuchttieren die Zahl der Gene zu errechnen, also aus Kreuzungen von F1 und F2 Generationen, von Wildtyp und von Mutanten, die Zahl der Gene zu errechnen, die zu einem bestimmten Krankheitsphänotyp, wie zum Beispiel zu einem Hochdruck, spontanen Hochdruck der Ratte oder zu einem bestimmten Typus von Diabetes, den es auch bei Menschen gibt, beitragen. Dieser Mann hieß Sewell Wright und er kam damals zu dem Schluss an bestimmten nicht sehr relevanten Krankheitsbildern am Meerschweinchen, dass diese Zahl irgendwo bei 5 liegen müsse. In unseren Tagen haben vor allen Dingen David Botstein an der Stanford-Universität und Eric Lander im Whitehead-Institut und ihre Mitarbeiter diese Mathematik wieder aufgegriffen und haben versucht, verschiedene genetische Probleme, die man aus der Kreuzung von bestimmten Tierpopulationen studieren konnte, zu untersuchen und sind zu der Annahme gelangt, dass es in der Tat wahrscheinlich 5 bis 10 Gene sind, die im Wesentlichen, deren Veränderung, muss man sagen, im Wesentlichen zu komplexen Krankheitsphänotypen beitragen. Also das sind Krankheiten wie Arteriosklerose oder Osteoporose oder Asthma bronchiale, Dinge, die ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, was bedeutet das für die Arzneimittelforschung, möchte ich Ihnen vor Augen führen, dass unsere gesamte Arzneimitteltherapie, die wir heute haben, also alles, was in einer Apotheke in Deutschland oder in Amerika oder sonst wo angeboten wird als sicher und wirksam, das alles nehmen und die Frage stellen, auf wie viele biochemische Ziele beziehen sich denn diese Wirkstoffe? Wie viele Angriffspunkte sind da eigentlich im Spiel? Dann sind wir haben diese Übung mal durchgeführt, ein modernes pharmakologisches Textbuch durchgenommen und die entsprechenden Arbeiten über den Wirkungsmechanismus der einzelnen Substanzen studiert, sind wir genau auf 483 biochemische Targets gekommen. Das ist vielleicht eine naive Annahme, weil ja kein Medikament so rein und so sauber und so spezifisch nur gegen ein Target wirkt. Aber sagen wir mal, es sind etwa 500 wesentliche biochemische Ziele, die von unserer heutigen Arzneimitteltherapie, Schmerzmittel, Antibiotika, Anästhetika, alles inbegriffen, Psychopharmaka, beeinflusst werden. Und wenn wir sagen, dass wir 100 Krankheiten haben, multifaktorielle Krankheiten, das ist ungefähr die Zahl, auf die Sie kommen, wenn Sie ein Buch für innere Medizin, Psychiatrie, Neurologie, Kinderkrankheiten durchsehen, 100 relevante multifaktorielle Krankheiten, vielleicht sind es 120 Krankheitsbilder, die wirklich epidemiologisch bedeutsam sind. Wenn Sie dann sagen, jedes dieser Krankheitsbilder, dieser 100 Krankheitsbilder, für jedes sind etwa 5 bis 10 Gene verantwortlich, nehmen wir ruhig die höhere Zahl, dann wären das etwa 1000 Krankheitsgene, also 1000 Gene, deren Veränderung Krankheitsphänotypen hervorrufen. Und wenn wir uns nun sagen, dass diese Gene wahrscheinlich nicht oder die Genprodukte nicht notwendigerweise auch gute Ziele für Arzneimittel sind, dass aber, und das wissen wir aus anderen Untersuchungen, diese Produkte, diese Gene wahrscheinlich Teile von Kaskaden sind oder von Signalwegen, die wiederum 20, 30, 40, vielleicht 100 verschiedener Proteine umfassen und die bescheidene Annahme machen, dass vielleicht von diesen 1000 zu die jeweils 1000 Krankheitsgenen jeweils 5 Proteine gehören, die gute Ziele wären für Arzneimittel, vielleicht sind es auch 10, dann kommen wir zu der Annahme, dass die Kenntnis dieser Ziele die theoretische Basis und die operative Basis der Arzneimitteltherapie um den Faktor 10 oder 20 erhöhen könnte. Dass wir also wirklich hier um eine ganze Dimension besser werden können, dass unsere Arzneimitteltherapie weitaus vielfältiger und selektiver werden kann, als sie es heute ist. Und wenn wir uns dann fragen, was sind denn geeignete Ziele und wie kann man in solchen komplexen Vorgängen feststellen, was nun wirklich die besten Ziele sind, dann gibt uns wiederum vielleicht die Informatik oder wir geben uns die Computerwissenschaften bestimmte Hilfen. Man kann, genauso wie man pharmakokinetische Vorgänge schon seit längerer Zeit simuliert, wird man auch in der Lage sein, Mechanismen, biochemische Mechanismen, Reaktionsketten zu simulieren und dann dadurch, dass man bestimmte Größen innerhalb dieser Netze oder Reaktionsketten verändert, den Summeneffekt, der daraus resultiert, beeinflusst. Das heißt, man kann dann wahrscheinlich das anstellen, was man im Englischen educated guesses nennt. Das heißt, man kann Abschätzungen und vernünftige Annahmen darüber treffen, welche von den Proteinen in bestimmten Signalwegen möglicherweise auch gute Ziele für die Synthese von Arzneimitteln sind. Und das sind Dinge, die man jetzt mit denen jetzt begonnen wird und für die es immerhin heute schon wieder neue Arbeitsgruppen an Universitäten und sogar schon kleine Firmen gibt, die versuchen, meistens aus den Computerwissenschaften stammenden Firmen, auch da ist zum Beispiel Kalifornien der geeignete Ort, weil sie schon eine Hightech-Welle hinter sich haben, nämlich die Computer, und jetzt eine zweite erleben, die Biotechnologie. Und aus der Überschneidung der beiden ergeben sich dann auch Lösungsmöglichkeiten für Fragen wie die eben genannten. Nun, auf allen Ebenen, die wir untersuchen, stellen sich immer die gleichen Fragen nach der Struktur und Funktion einer Entität. Es kann sich dabei um Moleküle oder um subzelluläre Strukturen, um Zellen, um Organe, um ganze Organismen oder auch um Populationen handeln. Es geht immer darum, komplexe und deshalb primär unverständliche Systeme durch die Reduktion auf ihre Bestandteile überschaubarer und verständlicher zu machen. Es geht aber auch darum, die Freiheiten zu verstehen, die ein komplexes System daraus gewinnt, dass diese Gesetze zwar definiert sind, dass sie aber auch unterschiedliche im Organismus unterschiedliche Auslegungen zulassen, wenn ich mal diesen etwas anthropomorphen Satz verwenden darf. Es ist eben jene Dualität aus Gesetzmäßigkeit und Zufall, die Evolution hervorgebracht hat, die Wiederkehr der gleichen Formen in aufeinanderfolgenden Generationen und ihr Wandel durch kleine Freiheiten. Und jetzt möchte ich noch einmal zu Treviranus zurückkommen und vielleicht sagen, dass, oder bestimmt sagen, dass Treviranus von diesem delikaten Gleichgewicht zwischen Gesetzmäßigkeit und Zufall, zwischen Bindung und Freiheit, den wir aus der Evolution entnehmen können, über den wir noch viel zu lernen haben, sicher intuitiv wusste. Sein biologisches Denken kreiste ja in der Tat um die Vorstellung, dass die gesamte Natur auf der Erde einen kompliziert zusammengesetzten Organismus darstelle und dass die Vermehrung oder die Zunahme einer oder mehrerer Komponenten dieses Organismus zu einer kompensatorischen Abnahme anderer Komponenten führen müsse. Wir würden heute, nachdem wir die Darwin'sche Evolutionstheorie akzeptiert haben und in der DNA die chemische Basis der Vererbung kennengelernt haben, vielleicht formulieren, dem Überlebensvorteil einer Spezies oder auch nur einer Population entsprechen irgendwo Überlebensnachteile anderer Spezies und Populationen. Diese Zusammenhänge müssen keineswegs sehr direkt sein. Heute wissen wir, dass Mutation und Selektion die Antriebe der Evolution waren und sind und dass die Basenabfolge der DNA, in der alles Leben auf dieser Welt aufgeschrieben ist, das Substrat der Veränderung und zugleich der Gegenstand der Selektion ist. Der Gegensatz von Erfolg und Misserfolg, wie ihn Treviranus sah, ist in dieser Sicht das Resultat von Versuch und Irrtum. Die Sequenz der DNA unterliegt ständigen Veränderungen. Die meisten von ihnen bringen ihren Trägern keine Vorteile, einige erweisen sich als Nachteile, nur wenige sind unter bestimmten Umständen vorteilhaft. Keine DNA-Sequenz, keine Art, kein Individuum wird nur aufgrund chemischer oder physikalischer Bedingungen selektiert. Auch die Biosphäre, also die anderen Lebewesen, sind Teil der Bedingungen, unter denen sich ein Organismus behaupten muss. Insofern ist die Biosphäre des Planeten wirklich einem einzigen Organismus vergleichbar, in dem alle einzelnen Lebewesen durch eine gemeinsame Sprache, eben die Sprache der DNA, verbunden sind. Mutation und Selektion brauchen Zeit, um sich auszuwirken, und auch die Entwicklung von Gleichgewichten zwischen den Komponenten der Biosphäre beansprucht lange Zeiträume. Sie sind ja ebenfalls das Resultat von Mutation und Selektion, und sie sind selbst Teil der Selektionsbedingungen. Heute erleben wir, dass diese in Jahrmillionen entstandenen Gleichgewichte durch technische Eingriffe und durch die ungebremste Zunahme der Zahl von Menschen auf der Erde, beides hängt zusammen, innerhalb von Jahrzehnten beschädigt werden können. Treviranus und seine Zeitgenossen hätten diese Veränderung mühelos in ihrem Modell eines biologischen Weltganzen untergebracht. Sie hätten sich vielleicht über das Ausmaß der Veränderung beunruhigt, sie aber damit begründen können, dass ein großer Organismus, also die gesamte Biosphäre, ähnlichen Gesetzen von Reiz und Reizbeantwortung unterliegt wie einzelne Lebewesen. Und in der Tat gibt es in den Schriften von Treviranus entsprechende Hinweise. Wir aber, die Nachkommen, haben eigentlich weit größeren Anlass zur Beunruhigung, weil wir die Mechanismen und die Zeiträume kennen, die zur Herstellung ökologischer Gleichgewichte nötig waren. Wir wissen auch, dass von nun an die Evolution weitgehend von einem Organ bestimmt wird, das selbst das Resultat dieser Evolution ist, nämlich vom menschlichen Großhirn. Nur wenn wir von dieser Einsicht kritischen und entschiedeneren Gebrauch machen als bisher, dann werden wir das Leben auf dieser Welt, zu dem wir ja selbst gehören, in seiner Größe und Vielfalt erhalten können. Die Vision eines Weltganzen, eines biologischen Weltganzen, dessen einzelne Teile voneinander abhängen, ist eine Vorstellung, der Treviranus verpflichtet war. Ich denke, sie wird uns auch heute helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ich danke Ihnen. Im Forum der Wissenschaft auf Radio Bremen 2 brachten wir heute den Mitschnitt eines Vortrags des Mediziners und Arzneimittelforschers Professor Jürgen Drews. Wandel und Wiederkehr – Gedanken über Medizin und Arzneimittelforschung. Professor Drews sprach in Bremen auf Einladung des Verbandes Deutscher Biologen im Rahmen der sogenannten Bremer Treviranus Lecture, einer Vortragsreihe über das heutige Verständnis von und über die Biologie. Benannt ist diese Veranstaltungsreihe nach dem Bremer Arzt Gottfried Reinhold Treviranus, der mit seinen Schriften zu Beginn des 19. Jahrhunderts maßgeblich zur Herausbildung der modernen Biologie beitrug. Sie können die vollständige Sendung auch auf den Wissenschaftsseiten im Internetangebot von Radio Bremen im Wortlaut sowie als Audiofile abrufen. Unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie dabei Radio Bremen bitte in einem Wort. Heute in einer Woche können Sie im Forum der Wissenschaften eine Sendung von Uwe Springfeld hören. Das unsichtbare Netz, die Vermessung der Erde.